Kundgabe 5100. Empfangen durch Bertha Dudde am 5. und 6.4.1951. Materie. Verlust irdischer Güter. Freier Wille. Alles, was ihr auf Erden euer Eigen nennet, kann euch genommen werden, so es mein Wille ist. Und ihr könnet euch nicht dagegen wehren, sondern ihr müsset euch fügen. Ich aber mache euch ständig darauf aufmerksam, dass ihr euer Herz nicht hänget an irdische Güter, weil sie nicht von Bestand sind. Ihr könnet euch aber einen geistigen Reichtum sichern, der euch nicht genommen werden kann und den ihr ständig vermehren könnet, besonders in der großen Notzeit, die über euch kommt. Dann werdet ihr austeilen können und großen Segen werden empfangen, die sich beschenken lassen mit Schätzen aus dem geistigen Reich. Denn diese verhelfen euch zum ewigen Leben. Nicht irdische Güter können euch vor dem Tode bewahren, wohl aber die geistigen Güter vor dem Tode des Geistes. Alles Irdische wird verfallen, und ihr Menschen steht gleichfalls in der Gefahr, das Leibesleben hingeben zu müssen. Dann sind alle eure Besitztümer hinfällig. Bleibet ihr aber am Leben, dann sind eure Gedanken anders gerichtet, denn dann erkennet ihr die Wahrheit meines Wortes, das euch stets auf diese Not aufmerksam gemacht hat. Ich weiß, wer von ihr betroffen wird durch meinen Willen. Was ich damit bezwecke, ist jedoch nicht zu eurem Schaden, sondern nur der Seele zum Vorteil. Ich weiß es, wo der einzelne Mensch noch verwundbar ist, und muss ihm solche Wunden schlagen, die sein Verlangen nach der Materie abtöten, die ihn heilen von dem Pesthauch dieser Welt. Wohl werden es viele als grausames und hartes Schicksal ansehen, doch einst wird auch ihnen die bessere Erkenntnis kommen, und sie werden mir danken für mein gewaltsames Eingreifen in ihr Leben, das sonst ohne Erfolg für die Seele verlaufen wäre. Ich sehe, wie immer mehr die Menschheit in der Materie versinkt, wie sie nur noch für deren Vermehrung arbeitet und schaffet, unbekümmert, wie nahe das Ende ist. Es ist völlig nutzlose Kraftverschwendung, denn sehr bald schon vergeht vor euren Augen, wonach ihr Menschen so gierig verlanget. Und Tag um Tag lasset ihr vergehen, ohne euch der Seele Güter zu erwerben. Tag um Tag wendet ihr die Augen der Welt zu, und ihr gedenket nicht des Loses eurer Seele nach dem Tode, dem ihr alle so nahe seid, irdisch und geistig gesehen. Doch ich kann euch nur immer wieder warnen und mahnen, doch zwingen kann ich euch nicht, euch auch keine so offensichtlichen Beweise der Wahrheit dessen geben, was ich euch kundtue, auf dass ihr nicht aus Furcht euch wandelt, um dem Unheil zu entrinnen. Ihr müsset frei aus euch heraus wollen, dass ihr selig werdet. Ihr müsset frei aus euch heraus verlangen, mit mir, eurem Schöpfer und Vater von Ewigkeit, vereinigt zu sein. Dann werdet ihr auch freiwillig meinen Willen erfüllen. Die ich liebe, die Liebe zur Welt in uneigennützige Nächstenliebe verkehren. Dann werdet ihr streben nach geistigen Gütern und das Ende nicht zu fürchten brauchen, wie auch den Verlust irdischer Güter, den die kommende Notzeit mit sich bringt. Ich weiß wohl, was ich dem einzelnen Menschen erhalten und belassen will. Doch ihr wisset es nicht und sollet euch darauf vorbereiten, dass euch alles genommen wird und dennoch ein Reichtum euch bleibt, der unvergänglich ist und der euch niemals genommen werden kann. Sorget nur noch für diese Güter, und ihr werdet allzeit meine Güte und Erbarmung, meine treue Sorge und Vaterliebe an euch erfahren, die euch stets geben wird, was ihr benötigt, die euch niemals in der Not lässet, die ihr mir angehören wollet. Darum brauchet ihr auch nimmermehr das Kommende zu fürchten. Denn ihr könnet nichts mehr verlieren, weil ihr alles gewonnen habt. Amen.